know what? Or die. Die Hardcore Punk Sendung auf Radio Z. Hallo, hallo. Hier ist seit langem mal wieder DIY or Die. Meistens jeden vierten Montag im Monat. Ja, die letzten beiden Sendungen mussten wir leider ausfallen lassen, aber jetzt sind wir wieder da. Die Computerstart-Sendung. Mhm. Ja, haben wir aus aktuellem Anlass gespielt, weil letzte Woche ja Frank Z. von Abwärts leider verstorben ist. Deshalb Computerstart. Von der Compilation Paranoia in der Straßenbahn Punk in Hamburg 1977 bis 83. Ursprünglich war das auf der gleichnamigen 7-Inch EP drauf, Computerstart. Die kam 1980 auf Zickzack raus. Andi besitzt die, ich besitze sie leider nicht, deshalb habe ich sie vom Sampler mitgebracht. Und war ja auch namensgebend für den Sampler. Ja, also auch, von dem her. Auch, ja. Also es ist irgendwie eine, wie eine echte Abwärtsplatte. Ist, ist ja auch wirklich einer der besten deutschsprachigen Songs aller Zeiten. Ja. Das stimmt. Ja. Und ich liebe der Mann in der Superlative. Sagt. Das haben wir jetzt gebraucht. Das ist, hat der Song verdient. Aber ja. Auch die anderen Sachen von Abwärts. Das ist eine Superband. Mhm. Ja. Es wurde hier auch direkt wild losgelegt, als der Song angefangen hat. Ja, wir haben hier getanzt. Wir legen gleich nach mit einer aktuellen Band. Jetzt wird's wieder brandheiß. Wir sind mit einer brandaktuellen Veröffentlichung. Und zwar aus der neuen Punkhauptstadt Augsburg. Also es ist wirklich, also, ne, Andi, wir haben Augsburg besucht. Da war's und wir können das bestätigen. Punk. Es war sehr, sehr punk in Augsburg. Die Band heißt Kalte Hand und die haben 2023 ein Tape rausgebracht. Gleichnamiges Tape. Ich war der Meinung, dass das self-released ist, aber hier sehe ich gerade auf der Kassette selbst ist so ein ganz kleines Logo, ADS Records. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch deren eigenes Label. Wir hören jedenfalls jetzt von diesem Tape den Song Agentur. Unterschreibe den Vertrag. Ja, das war ein Kalte Hand mit Agentur. Sehr gute neue Band aus Augsburg. Augsburg. Aus Augsburg, stimmt. Das ist ja bayerisches Schwaben, wenn ich... okay. Bin da nicht so bewandert, aber das weiß ich jetzt auch. Die nächste Musik, die ich dabei habe, ist auch wieder brandheiß, brandaktuell. Und zwar die aktuelle 12-Inch-EP der japanischen Band Crow. Die CD ist schon 2022 erschienen und das Vinyl kam jetzt erst Ende 23 raus. Es sind die ersten neuen Sachen von Crow seit 12 Jahren Und wir hören jetzt einen Song, den ich leider auf Japanisch nicht aussprechen kann. Sinngemäß heißt es wohl so viel wie Cursed Nail Dream, was auch immer das dann wieder bedeuten mag. Träume. Ja, naja. Ja. Muss so weird sein. Albtraum vielleicht. Mhm. Los geht's. Ja. Ja, das war waren Crow. EP heißt übrigens Ei. Ei, also wie Ei wie Auge. Ich oder Ei wie das Auge? Wie das Auge. Auge. Okay. Ja. Ist auf Prank Records übrigens erschienen. Ah. Ja, das nächste brandheiße, nicht mehr ganz so aktuelle, was ich dabei habe, ist von 2020. Auch wieder ein Tape. Diesmal, ja. Also für mich eher ungewöhnlich, und zwar Synth-Pop aus Leipzig von dem Künstler Niki, der ein Tape rausgebracht hat 2022. Dieses Jahr folgt wohl eine LP auf Contrast Records. Und ja, wir hören jetzt mal so zur Einstimmung Hopeless Radicals von Niki. Our hearts were pure and like so many things. else didn't notice that I sat down. But I haven't lost my motives, wasting so much time, never had a dime, making a living out of dumpster dives. But I'm still a rebel and I kiss my temples, but now I do things differently. Das war Niki mit Hopeless Radicals von seinem Self-Titled Tape aus 2022. Das nächste ist auch wieder brandheiß und brandneu. Und zwar die aktuelle Platte von Chain Whip, der kanadischen Hardcore-Punk-Band. Die Platte heißt Call of the Knife. Auch sehr gut. Guter Titel. Rausgekommen Ende 2023 auf Drunken Sailor Records. Und ja, von der Platte hören wir jetzt den Song Hate Wave. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8, die Hatewave-Sendung. Mhm. Mit einer Hatewave-Sonderausgabe. Ja, das waren Chain Whip mit Hatewave in der Hatewave-Sendung. Einen Song habe ich noch, und zwar Ja, im letzten Jahr, im Herbst etwa, ist leider Armin Hofmann von X-Mist Records gestorben. Und damit ist auch dieses Label mehr oder minder Geschichte mittlerweile. Und ja, da dachte ich mir, ich bringe eine X-Mist-Veröffentlichung mit. Habe mir eine lokale Band auch noch rausgesucht, die, und zwar die Flamingo Massacres, die haben 2001 auf eben X-Mist Records und Adagio 830, wie auch immer man das ausspricht, eine Platte rausgebracht, die da hieß Wearing Your Heart on the Front of Your Shirt. Und von der Platte hören wir jetzt den Song Sweating for a Lie. Der geht so. Ja, das waren die Flamingo Massacres mit Sweating for a Lie. Und das war's von mir. Ich gebe weiter. Okay, dann übernehme ich. ich habe keine brandneuen Sachen mit dabei, aber durchaus brandheiß. Wir müssen uns das irgendwann mal wieder abgewöhnen. Noch ist es nicht totgeritten. Sagst du so? Wir sollten da eine Umfrage starten. Die erste Platte, die ich heute mit dabei habe, ist eine Wiederveröffentlichung auf Dark Entries. Und zwar geht es um die Doppel-LP Music from Hell von Nervous Gender. Nervous Gender war eine queere Synth-Punk-Band aus Los Angeles. Gab es von 78 bis 88. Und in der ersten ursprünglichen Besetzung war noch Frank dabei, die später als sich selber sogenannte jüdisch-lesbische Folksängerin weitergemacht hat, könnte man kennen. Also Frank mit PH geschrieben, PHRNC. Es gab aber insgesamt mehrere Besetzungswechsel und unter anderem war der Drummer der Germs ab 79 mit dabei. Es war Paul Rösler oder wie auch immer man den spricht, von den Screamers mit dabei. Der ist mit eingestiegen. Es gab zwischendurch einen 8-jährigen Schlagzeuger. Oha. Ich hab mir auch so ein Interview angeguckt, wo die erzählen, wie das zustande kam, und der war da auf jeden Fall eine Weile mit dabei. Und also eine wilde Bandgeschichte. Und musikalisch geht's auch so ein bisschen in Richtung Screamers, weil ich ja gerade den Paul Roessler erwähnt habe, mit viel Keyboard- und Synthie-Anteil. Allerdings ist es halt noch sehr viel härter, verstörender, provozierender, dissonanter und alles in allem sehr viel unangenehmer und unbequemer. Im allerbesten Sinne ist es noisy, ist es industrial, ist es von den Texten her teilweise sehr blasphemisch und weird. Und die Wiederveröffentlichung ist eine Doppel-LP mit einmal der ursprünglichen LP mit der Marte Complex-Seite und der Belzebub Youth-Seite. Auch ein sehr guter Name. Auf der bei einem Song auch noch Alice Bagg von den Baggs mitsingt. Und auf der zweiten LP sind Live-Sessions und Aufnahmen unter anderem für Target-Video. Die LP Music from Hell erschien ursprünglich 81 auf Subterranean Records. Und die Wiederveröffentlichung kommt jetzt im relativ fetten Gatefold-Cover mit Textheft und Poster, also auch wirklich schön aufgemacht. Und ich habe mir jetzt mal den Opener Monsters ausgesucht, wobei das noch einer der eingängigen Songs ist insgesamt. Also der Name Music from Hell trifft fantastisch zu. Wer die Band nicht kennt, hört euch auf jeden Fall auch noch die anderen Sachen an. Nervous Gender mit dem Song Monsters. Das waren Nervous Gender mit dem Song Monsters. Und weiter geht's mit Hardcore-Punk. Wir bleiben in den 80ern. Es ist in dem Sinne allerdings keine Wiederveröffentlichung, sondern überhaupt das erste Mal, dass die Songs alle zusammen in der Zusammenstellung auf einem Tonträger veröffentlicht werden. Es geht um die norwegische Band Psykisk Terror aus Molde. Die gab es von 81 bis 86 und Leute von Psykisk Terror, das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, haben später bzw. teilweise auch zeitlich überschnitten dann in Bands wie Bannlöst, So Much Hate, Kafka Prozess und auch noch sehr vielen anderen Bands gespielt. Psykisk Terror hatten zu ihrer aktiven Zeit ein paar Songs auf Samplern, aber sonst nichts veröffentlicht. Und auf dieser EP nun, die heißt Dead Fantas et Hop, das heißt auf Deutsch, es gab Hoffnung. Auf dieser EP nun gibt es Proberaumaufnahmen von 84 bis 85 und zwei Studioaufnahmen von 86. Erschienen ist dieses posthume Release auf Ceasefire Records letztes Jahr, 23, genau. Insgesamt gibt es 9 Songs, sehr rohe und raue Teenager-Hardcore-Punk-Songs. Es sind auch ziemlich coole Fotos mit dabei, haben wir gerade schon begeistert angeschaut. Und ihr hört jetzt den Song Possame J von Psykisk Terror. Ja, gut, ja, ne? Ja. Da seid ihr jetzt ganz überrascht. das war ein Psykisk Terror mit Possame J. Da habe ich jetzt wieder vergessen, was es heißt. Beim Plattentitel hatte ich noch nachgeguckt. Aber naja, es geht mit Hardcore-Punk aus den 80ern weiter. Wir gehen allerdings back to the USA. Allerdings nicht nach Kalifornien, sondern nach Boston, Massachusetts, Ostküste. Ab circa 1980 rum gab es eine sehr aktive Hardcore-Szene in Boston und eine der einflussreichsten LPs wurde jetzt nach über 40 Jahren zum ersten Mal tatsächlich offiziell wieder veröffentlicht. Die Rede ist von der ikonischen The Kids Will Have Their Say LP von SSD Control von 82. Die LP mit 18 Songs wurde ursprünglich 82 auf Xclaim und Discord Records veröffentlicht. Und alles vom Cover über den Schriftzug, den Titel bis zu den Songs wie dem Opener Boiling Point. Es ist alles sehr ikonisch und hat inklusive Straight Edge idealen zig nachfolgenden Bands bis heute beeinflusst. Und The Kids Will Have Their Say war die erste LP der Band, die anfangs Society System Decontrol hieß, abgekürzt zu SS Decontrol, später dann nur noch SSD. Und zwei von den 18 Hardcore-Smashern sind eher so langsame Songs, nämlich How Much Art und der Police Beat. Das ist ein ähnliches Konzept wie auf der Jerry's Kids LP. Und ich finde es ziemlich cool, dass zwischen den ganzen, zwischen dem Gebretter zwei so langsame Songs sind. Mhm. Und ich habe jetzt mal zwei Songs ausgesucht. Einmal den Titelsong, The Kids Will Have Their Say. Und danach hören wir dann noch einen. Aber jetzt erstmal SSD Control mit The Kids Will Have Their Say. Los geht's. Das waren SSD Control mit The Kids Will Have Their Say und die LP wurde letztes Jahr auf Trust Records wiederveröffentlicht. Es gibt unnötig viele Vinyl-Farbvarianten, also wirklich unnötig viel Farbvarianten. Und ansonsten nur ein Textblatt, aber keine weiteren coolen Einlagen. Sowas kann man dann separat als Bildband noch dazu erwerben. Das ist ein kleines bisschen schade. Naja, aber trotzdem top, dass die LP wieder verfügbar ist. Und jetzt hört ihr noch den Police Beat. Das waren SSD mit dem Police Beat. Und ich mache jetzt relativ zackig weiter, um hier nämlich einfach mal mit einem kleinen Boston Hardcore-Abriss anzuschließen, habe ich den This is Boston Not LA Sampler von 82 mitgebracht. 7 Boston-Bands, wovon ich, also eigentlich 4 ausgesucht habe. Wir müssen mal gucken, wie viel wir jetzt hier schaffen. Es geht jetzt einfach sofort los mit Jerry's Kids Uncontrollable. Das waren Jerry's Kids mit dem Song Uncontrollable und auf dem Boston Not LA Sampler sind, jetzt habe ich vergessen, wie viele, ich glaube 4 Songs sogar von Jerry's Kids. Allerdings war da noch ein anderer Sänger mit dabei, als dann bei der super mega guten LP Is This My World. Der Sänger hat sich dann bei einem Konzert das Bein gebrochen und durfte nicht mehr in einer Band spielen von seinen Eltern aus. Und sein großer Bruder hat aber bei Jerry's Kids Bass gespielt und hat der ihm den Gesang übernommen. Der ist dann auf der LP mit dabei. Hm. Das nur so als kleine Anekdote mal am Rande. Und jetzt geht's sofort weiter mit The Proletariat. Da hatte Anni ja letztens die supergeile LP mit dabei. Die waren auch auf diesem Sampler. Und da hören wir jetzt Religion is Opium for the Masses. Thank you. Hier ist immer noch DIY oder die Hatewave-Sendung und es waren jetzt gerade noch Gangrene mit Rabies vom This is Boston, Not LA Sampler. Mehr schaffe ich leider nicht. Jetzt ist Andi dran. Genau, und jetzt mache ich die grandiose Überleitung, weil es geht jetzt weiter mit LA. und ich habe eine Platte dabei, die jetzt auch von einem, die auch von einem, ich war jetzt abgelenkt, ich habe eine Platte dabei, die auch von einem Label, wir hatten ja vorhin schon eine Platte auf Trust Records dabei und folgende Platte wurde jetzt auch kürzlich auf Trust wieder veröffentlicht. Ein absoluter Klassiker des Los Angeles Hardcore Punk und es handelt sich um die zweite Version, ich erkläre gleich, warum ich das so betone, der LP Sound and Fury von Youth Brigade. Youth Brigade aus Los Angeles, wichtig deshalb, weil es auch eine Youth Brigade aus Washington DC gab. Die war aber viel, viel kurzlebiger. Youth Brigade aus Los Angeles gab es bis in die 90er oder 2000er sogar hinein, haben dann auch immer weiter veröffentlicht. Zweite Version deshalb, weil es die Debüt-LP Sound and Fury kam Anfang der 80er auf dem bandeigenen Label BYO Records raus, hat aber der Band überhaupt nicht gefallen und deshalb haben sie die Platte dann nochmal quasi auch Sound and Fury rausgebracht, allerdings mit ein bisschen anderen Songs. Teilweise sind Songs runtergefallen, teilweise wurden Songs nochmal neu aufgenommen und es ist insgesamt etwas fetter produziert. Ich mag übrigens beide Versionen. Vielleicht ein paar Worte noch zu Youth Brigade. Youth Brigade waren drei Skinhead-Punks aus Los Angeles und waren so, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen das gute Gewissen von der Los Angeles Hardcore-Punk-Szene, die sowohl mit ihrem Label BYO Records als auch mit Festivals und Fanzines so ein Gegengewicht zu dem ganzen nihilistischen Drogen, Gewalt, Macho, LA Hardcore Punk setzen wollten, so eine positive Punk Mentalität, auch sehr auch schon durchaus sehr politische, anarchistische Texte, also ziemlich sympathisch das Ganze, haben auch da viel für die Szene zu der Zeit getan. Besonders bekannt ist natürlich die sehr empfehlenswerte Dokumentation Another State of Mind, wo sie zusammen mit Social Distortion eine DIY-Punk-Tour in einem ausrangierten Schulbus durch ganz Nordamerika gemacht haben. Sehr zu empfehlen. Also wirklich eine wichtige Band dieser Zeit. Vom Sound her sehr rausfallend, finde ich, aus der Zeit auch. Ich habe ja schon erwähnt, dass es sich um Skinheads handelt. Das hört man auch in der Musik. Also es ist wirklich ein bisschen eine Mischung aus so melodischem California 80s Punk mit Hardcore-Einschlag gemischt mit England-Oi. Also es waren auch so richtige Hosenträgertypen, also eigentlich nicht so, was man so mit dem LA Hardcore Punk verbindet. Genau. Also wirklich wichtige Band, nicht nur für mich, sondern auch für meine Biografie, sondern auch für LA Hardcore Punk. Ich habe von dem Album den Song Blown Away ausgesucht, ein sehr schöner Antikriegssong. Und ja, dieser Song ist auf der Sound and Fury, Original 83, und jetzt könnt ihr das wieder haben auf Trust Records. Viel Spaß. We'll be right back. should life all labor be? Let us alone. Time drivers are worth fast. Let us alone. What is it that will last? Let us alone. What pleasure can we have to war with evil? Is there any peace? Jawohl, das waren Youth Brigade mit Blown Away von der Sound and Fury LP im Original, erschienen 1983 auf BYO Records, Better Youth Organization, und jetzt wieder veröffentlicht auf Trust Records. Weiter geht's mit auch einem absoluten Klassiker, der aber schon eher den Begriff Underground-Klassiker verdient, eine sehr übersehene Platte und sehr übersehene Band, Torpedo Moskau. Yeah. Eine meiner wirklich, ich muss ich so sagen, Lieblingsbands und Scheiben aus dem deutschen Punk. Eine Band, die sehr kurzlebig war, die haben nur eine LP veröffentlicht, nur ein Album, Malenkaya Rabota, damals 1984 auf Weird System. Seitdem gab es nicht mehr, seit der letzten offiziellen Wiederveröffentlichung irgendwann in den 2000ern auf Weird System, und jetzt wurde auf dem Label Hulk Records offiziell die LP wiederveröffentlicht plus die zwei Songs vom Keine Experimente 2 Sampler, ebenfalls ein legendärer Weird System Sampler. Zu Torpedo Moskau möchte ich noch kurz sagen, es war, könnte man so sagen, eine Supergroup aus allem, was damals so Hamburger Punk geil gemacht hat, wirklich Angeschissen, Slime, Napalm, Punkenstein, viele mehr. Und was auch sehr cool ist bei Torpedo Moskau, dass sie schon sich auch sehr abgesetzt haben von dem doch eher teilweise in Hamburg auch dominierenden Stumpfpunk. Es war schon sehr düster. Man könnte vielleicht sogar von, würde ich sagen, Proto-Emo sprechen. Es war schon sehr persönliche Texte, aber auch dann wieder viele coole sozialkritische Texte. Also ich bin ein großer Fan dieser Band, war auch sicher auch eine Blaupause für vieles, was danach an so eher verkopfterem Punk der 90er und 2000er kam. Sehr bekannt da ist natürlich für manche das Trauertränen-Cover von Turbostart. Man hört den Einfluss von Torpedo Moskau auch sehr in Turbostart und in vielen Bands wie Muff Potter, Düsenjäger. Also eine sehr einflussreiche Band, die leider viel zu wenig Beachtung bekommt. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Wirklich Meilenstein, wie ich finde. Wir hört jetzt zwei Songs. Als erstes den Song Hals Maul vom Keine Experimente 2 und danach den schon eben angesprochenen Trauertränen von Torpedo Moskau aus Hamburg. Viel Spaß damit. Yeah. Frag mich, ob ich dein Geschwätz Ja, das waren Torpedo Moskau mit Trauertränen und Halsmaul. Die Songs sind jetzt wieder veröffentlicht auf Hulk Records. Absolut cooler Hamburg-Punk aus den 80ern. Zum Abschluss, und damit möchten wir uns auch verabschieden, wünschen wir euch ein Wild Weekend, weil ich spiele jetzt noch als letzten Song Wild Weekend von The Zeros. Die ersten drei Zeros-Singles wurden auf Munster jetzt offiziell wieder veröffentlicht. Zeros, San Diego, Punk, aus den Late 70s, sehr cooler Kram. Und damit verabschieden wir uns. Wild Weekend, The Zeros. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Ciao.